Fahrradio mit Blitz für Kids, die Sendung für mobile Kinder. Die Hütte in Tischlers Garten war das Hauptquartier der vier Ventile. Von hier aus planten die vier Freunde ihre Aktionen. Hier wurden die Fälle diskutiert, die die vier Ventile beschäftigten. Wobei zu bemerken ist, dass die vier Ventile erst vor gut 2 Wochen gegründet wurden und dass sie bisher noch keinen Fall gelöst haben. Doch sie sind auf einer heißen Spur. Ihr erster Fall. Auf der Spur eines dreisten Fahrraddiebes. Als Lotte in der Hütte ankam, saßen Luke, Enzo und Fine schon in der Hütte und steckten ihre Köpfe in die Zeitung. Hör mal, was hier steht. Wurden an der Bremenstraße mehrere Fahrräder gestohlen. Die Polizei vermutet, dass es sich um professionelle Fahrraddiebe handelt. Von den Tätern fehlt jede Spur. Profis, hab ich doch immer gesagt. Die Bremenstraße ist bloß 2 Straßen von unserer Schule entfernt. Und wir glauben, das waren die Diebe, die auch bei uns an der Schule... Na klar, das waren die gleichen. So viele Fahrraddiebe gibt's hier in der Gegend doch auch nicht. Nicht mehr, seitdem wir da sind. Naja, dazu müsst ihr wissen... Glaube ich aber eigentlich nicht, dass das ein Profi war bei uns an der Schule. Unser Dieb hat doch eine ganz andere Methode. Es war auch wirklich merkwürdig. Begonnen hatte alles vor 3 Wochen. Am Fahrrad eines Mädchens aus der 3. Klasse hatte jemand das Vorderrad ausgebaut und gestohlen. 2 Tage später fehlte an einem anderen Fahrrad der Lenker. Und gleich am nächsten Tag bei einem weiteren Rad die Klingel. Und so ging es weiter. Nie wurde ein komplettes Fahrrad geklaut, immer nur Teile von Fahrrädern und so gut wie nie die gleichen Teile. Es war wirklich so, als würde sich jemand allmählich ein komplettes Fahrrad aus Einzelteilen zusammenhamstern. Ganz nach Plan, mit allen Teilen, die zu einem verkehrssicheren Fahrrad dazugehören. Die vier Freunde fanden das natürlich total spannend und machten ihren ersten richtigen Detektivfall daraus. Die vier Ventile in Aktion, auf der Spur des unbekannten Fahrraddiebes an ihrer Schule. Wenn das überhaupt Methode hat, aber sonst wäre es auch zu blöd. Ein ganzes Fahrrad zu klauen, meinst du? Er ist gar nicht blöd, er ist total clever. So hat er auf jeden Fall immer Ersatzteile. Mensch, Enzo, da wäre er doch mit einem ganzen Rad viel besser bedient. Wer klaut schon mühsam Einzelteile zusammen, wenn er auf einen Schlag alles kriegt? Es ist einfach rätselhaft. Nicht mal das mit dem Wachdienst hat funktioniert. Ja, wieso nur? Ich hab's. Er wusste Bescheid. Er kannte unsere Pläne. Du meinst, es war einer von uns, Fine? Also ich weiß nicht. Du Blödi. Keiner von uns. Einer von unserer Schule. Wir haben doch mit den anderen Schülern unseren Plan besprochen. Die vier Ventile spürten, dass sie der Lösung des Falles näher kamen. Sie hatten eine erste Spur. Denn wieso wurden alle ihre Pläne, von der Toilette aus den Schulhof zu überwachen, durchkreuzt? Wieso passierte nie etwas, wenn sie auf der Lauer lagen? Sondern wurden immer erst dann Teile von Fahrrädern gestohlen, wenn sie wieder in ihrer Klasse waren? Da sie einigen anderen Schülern von ihren Überwachungsplänen erzählt hatten, dachten sie darüber nach, wer diese Informationen ausgenutzt haben könnte und eventuell der Fahrraddieb war. Eine heiße Spur? War der Dieb einer ihrer Mitschüler? Die vier Ventile planten ihr weiteres Vorgehen.